always spin off my pen. Yalla, holt euch 3D Brand. Ich will ficken und nicht killen. Ich steck für'n Opferskiller mit 5 Millen und da kommt ich killen. Bratan, ich bin auf mein Pin. Yalla, holt euch 3D Brand. Ich will ficken und nicht killen. Ich steck für'n Opferskiller mit 5 Millen und da kommt ich killen. Я это не концов, дохну, Ричард Мил. Весь наш шум и страйк, все лишит не кил. Пивройся, кил бил, you know, I'm the real deal. You feel me? Макина здесь, Бэтмобил. AMG, just a 3, vroom, vroom. Шум и спей, шум и зи, шум, шум. Паре повинь бить чилит, кем ну ка нормале. Еда шум и спей, пр мен еду ка доля. И соси, и соса, но, Тони Монтана. Kipu me busa, custom made, Dolce Gabbana. Cubana, Cubana, Cubana, vi, virenga Cuba. Lady da Cuba, yo vengo en Merrana, me me batuta. Bratan, ich bin auf mein Pin. Yalla, holt euch 3D Brand. Ich will ficken und nicht killen. Ich steck den Opferskiller mit 5 Millen und da kommt ich killen. Bratan, ich bin auf mein Pin. Yalla, holt euch 3D Brand. Wertere Anwalt, blutiger Asphalt, Bratan verwundeln die Menschen im Schwarzwald. Mach dich schnell keine Zigikat, flieg Blei im Irak, es liegt Blei wie in Irak. Hol deine Gang, komm, hol dich, zieh dir ab. Berlin in Chicago, Capita Brani, schnell Chapo. Mach du komm, Babo, mit deinem Lambo geliefert dein Ammo. Das ist immer was, ist mit Asphalt. Ich mach mir Parade, der scheiß Kaiser. Du scheiß Schleimer. Wir sind 31er, wie Schweinsteiger. Bratan, ich bin auf mein Pin. Yalla, holt euch 3D Brand. Ich will ficken und nicht killen. Wir stechen den Opferskiller mit 5 Millen und da kommt ich killen. Bratan, ich bin auf mein Pin. Yalla, holt euch 3D Brand. Ich will ficken und nicht killen. Wir stechen den Opferskiller mit 5 Millen.